kurz vor Weihnachten gab es eine ungeheure Aufregung. Nicht für den Meister Eder, der von allem nicht das Geringste ahnte, sondern für den Pumuckl. Es war am 23. Dezember, also ein Tag vor Weihnachten. Der Meister Eder freute sich auf den Besuch seiner Schwester, die wie üblich einen Tag vor dem Weihnachtsabend zu ihm kam, um ihm ein paar Kleinigkeiten zu bringen. Und natürlich bekam sie auch etwas von ihm. Diesmal hatte er ihr ein sehr hübsches kleines Kästchen mit Schubfächern für allerlei Krimskrams geschreinert. Und weil er fand, dass in einer der Schubladen eine kleine Überraschung drin sein müsste, hatte er am Vormittag noch schnell ein Parfum gekauft. Und dieses Parfumfläschchen war der Anlass zu der ganzen Aufregung. Er brachte das Parfum also nach Hause und wickelte es aus. Da habe ich doch jetzt tatsächlich in drei Parfümerien laufen müssen, um das Parfüm zu kriegen. Ich glaube, alle Männer schenken ihre Frauen so Zeug zu Weihnachten. Die Schachtel riecht aber gut. Da werden sich die vielen Frauen aber sehr freuen. Wie gut, dass ich weiß, was für eins meine Schwester mag. Ja, sonst hätte ich bestimmt was Falsches gehabt. Du, ist eigentlich Parfüm innen genauso schön wie die Schachtel draußen? Nein, die Schachtel ist jedenfalls das Größte an der Geschichte. Innen drin ist ein ganz kleines Fläscherl, das eigentlich gar nichts gleich sieht. Ach so, und dann riecht man immer an der Flasche dran herum? Nein, dann tut man ein ganz kleines bisschen von dem Parfüm auf die Haut und dann riecht man selber gut. Ich möchte auch gut riechen. Aber geht so, das ist doch bloß was für Damen. Und Herren und Kobolde, die müssen nicht gut riechen. Ja schon, aber anders, nicht? Wie müssen die denn riechen? Sauber halt, nicht? Das ist schade. Also ich würde lieber wie die Schachtel und nicht wie sauber riechen. Weil, weißt du, sauber ist sehr langweilig. Pumuckl, ich bitte dich jetzt um eins. Komm mir ja nicht an das Parfüm hin und tu mir nichts dran, gell? Du weißt, das ist das Weihnachtsgeschenk für meine Schwester. Und die kommt heute Nachmittag. Nein, ich tu nichts, weil ich ja brav bin. Und weil morgen Weihnachten ist und überhaupt, weißt du, ganz bestimmt. Also hoffentlich kriege ich keine Zipfelmütze zu Weihnachten, sonst verwechselst du mich vor lauter Bravsein noch mit einem Hein. Das Wort kann man ja kaum aussprechen. Heinzelmännchen. Ja, die Gefahr ist allerdings groß. Ja. Sehr groß. Du, ich bekomme doch hoffentlich keine Zipfelmütze, oder? Nein, so eine Majestätsbeleidigung würde ich mir nie erlauben. Aber weil wir gerade beim Bravsein sind, Pumuckl, da hätte ich eine Bitte. Bitte? Die Zugefrau kommt jetzt dann. So. Aha. Ja, bitte bleib in der Werkstatt unten und störst da herum in der Wohnung nicht unnötig. Sonst wird's nicht fertig, bevor meine Schwester kommt. Aber natürlich gehe ich in die Werkstatt, weil die Putzfrau ja mich stört, wenn ich oben bleibe. Eben, schaut, ja. Aber diese Duftflaschenschachtel, die musst du schon wegräumen, weißt du, damit sie es nicht runterwirft. Und damit nicht dann so ein braver Pumuckl wie ich verdächtigt wird. Ja, Pumuckl, da hast recht. Ich stell's in den Schrank. Der Pumuckl war wirklich richtig weihnachtsbrav. Er ist eisern in der Werkstatt geblieben, während die Frau Eichinger oben putzte. Und damit fing die ganze Aufregung an. Denn der Pumuckl konnte so das Gespräch zwischen der Zugefrau und dem Meister Eder nicht hören. Herr Eder? Ja? Kann ich die kleinen leeren Flaschen da im Speiseschrank wegschmeißen? Die fallen doch jedes Mal um, wenn man was rausholt. Nein, die brauche ich, die kleinen Flaschen. Die brauche ich oft für Farbreste und so Zeug. Ja, aber da wird ja nie Ordnung da herin. Können Sie es nicht woanders hin tun? Nein, wenn ich es woanders hin tue, dann finde ich es nicht, wenn ich es brauche. Na, wenn Sie die kleinen Flascheln wenigstens in eine Schachtel täten, dass man nicht jedes Mal Angst haben müsste, wenn man da aufräumt. Sie übertreiben schon maßlos, Reichinger, wegen den drei kleinen Flascheln da. Ja, haben Sie nirgendwo eine Schachtel? Nein! Das gibt's doch nicht! Ja, wenn ich es Ihnen sage, das heißt, warten Sie doch, ich habe eine. Sogar ganz eine schöne. Haben wir's doch gedacht. Hier, nehmen Sie die Parfümschachtel da. Ich habe gedacht, dass das Parfüm mitsamt der Schachtel in das Kästchen reingeht, das ich meiner Schwester zu Weihnachten geschreinert habe. Aber die ist doch zu groß. Jetzt lege ich das Parfüm eben so rein, in Seidenpapier verpackt. Freilich. Ja? Beim Parfüm kommt es ja schließlich nicht auf die Schachtel an, sondern auf den Geruch. So ist es, ja. Und wir können hier die schöne Schachtel gut für Ihr Flaschelzeug brauchen. Na also, dann ist ja das Problem für alle Beteiligten wunderbar gelöst. Ja. Wie gesagt, der Pumuckl hatte keine Ahnung, dass in der schönen Parfumverpackungsschachtel jetzt nur noch ein paar leere Fläschchen aufbewahrt wurden. Denn er kam erst wieder in die Küche, als die Putzfrau gegangen war. Er durfte sich als Belohnung dafür, dass er die Frau Eichinger nicht gestört hatte, ein Weihnachtsplätzchen holen. Diese Plätzchen waren in einer Blechbüchse aufbewahrt, die gleich neben der Parfumschachtel stand. Da steht ja die schöne Dufteschachtel gleich neben der schönen Gutschmeckebüchse. Die eine duftet von außen und die andere duftet von... ist der Deckel fest zu. Na geh doch auf, du dumme Büchse. Du sollst aufgehen. Ho. Ho. Ah! Ah! Die Dufteschachtel. Oh, ich habe... Nein. Nein, das war ich nicht. Mein Fuß hat das getan. Sicher ist innen drinnen alles kaputt. Und das Parfüm ist kaputt. Und oh, und heute kommt die Schwester und morgen ist Weihnachten. Und was mache ich nur? Ich wollte doch so brav sein. Und jetzt, niemand wird glauben, dass die dumme Schachtel fast ganz von alleine runtergepurzelt ist. Ob man das riecht, dass das Parfüm kaputt ist. Nein, man riecht nichts. Und es läuft auch nichts aus der Schachtel heraus. Vielleicht ist sie gar nicht kaputt. Ich muss mal ein bisschen schütteln. Ah! Ist doch kaputt. Oh, da muss ich aber nachdenken. Und wie ich nachdenken muss, sie. Es darf eben, ganz gute Idee von mir, es darf eben einfach niemand daran rütteln. Das ist ganz einfach. Der Pumuckl stellt die Dufteschachtel wieder an den Platz und dann ist beinahe gar nichts passiert und vielleicht geht alles gut. Ja, wenn der Duft doch aus der Flasche rinnt und duftet und duftet. Oh, meine lieben Klabauters, steht mir bei, dass alles gut geht. Das ist doch gleich Weihnachten. Und so hat der Pumuckl herzklopfend die Parfumschachtel wieder an ihren Platz gestellt. Der Appetit auf ein Weihnachtsplätzchen war ihm allerdings vergangen. Er ging langsam in die Werkstatt und hatte nur den einen Wunsch, dass der Schreinermeister Eder nie, nie in die Küche gehen und dass der Augenblick nie kommen möge, wo er seiner Schwester das Geschenk überreichen würde. Na, Pumuckl, was ist? Geh mir in die Küche auf und iss mal was. Nein, da gehen wir nicht drauf. Da bleiben wir lieber herunten. Ja, aber warum denn? Hast du keinen Hunger? Nein, ich habe keinen Hunger. Und du hast sicher auch keinen Hunger, weil ich so viele Plätzchen gegessen habe, weißt du? Ja, aber ich habe keine Plätzchen gegessen. Soll ich dir ein Plätzchen bringen? Weißt du, dann brauchst du auch gar nicht in die Küche gehen. Naja, also ewig bleibe ich auch nicht in der Werkstatt. Ich könnte ja das Plätzchen auch in das Wohnzimmer bringen oder in das Schlafzimmer oder überall hin. Nein, pass auf, wir essen dann, wenn meine Schwester kommt. Da essen wir doch einen Kuchen. Das wird mir zu viel süßes Zeug. Hast recht, sparen wir uns das Mittagessen, wenn wir sowieso bald Kaffee trinken. Ja, das sparen wir uns. Ja. Und jetzt räumen wir hier noch viel, viel auf. Weißt du, wir räumen und räumen, bis deine Schwester kommt, nicht wahr? Ja, sag einmal, was ist denn in dich gefahren? In mich ist überhaupt nichts gefahren. Gar nichts. Ich bin bloß, weißt du, ich bin bloß ein braver Aufräume-Pumuckl. Ja, da schau mal, was ich hier finde. Da finde ich gleich noch einen Hobelspan. Und hier ist noch ein kleiner, klitzekleiner Nagel. Also so klein, dass man ihn ja fast gar nicht gesehen hätte, wenn ich ihn nicht gefunden hätte. Und warte mal, jetzt suche ich gleich noch was. Warte mal, was ich finde. Uiuiui, da wirst du jetzt staunen, was ja, ich ja, noch finde. Ja, da staune ich freilich. Was Weihnachten doch nicht alles ausmacht. Der Pumuckl konnte das Hinaufgehen in die Wohnung noch eine ganze Weile hinauszögern. Dann allerdings kam unausweichlich der Augenblick, wo der Meister Eder oben den Tisch decken musste. Er holte ein frisches Tischtuch aus dem Wäschekasten, breitete es auf dem Tisch in der guten Stube aus und wollte dann in die Küche gehen, um Teller und Tassen zu holen. Da rief der Pumuckl schnell: Was ist denn, Pumuckl? Ein braver Pumuckl ist da. Ja schon, aber lass mich doch raus, ich muss doch die Tassen holen. Nein, du nicht, ich muss raus, ich muss das machen. Seit wann machst du denn sowas? Seit heute, seit der Pumuckl ein Tischdecke-Pumuckl ist. Komm, mach doch keine Sprüche. Ich mache keine Sprüche, ich hole eine Tasse und dann hole ich vielleicht noch eine und ich hole sogar noch eine Tasse. Ja, und zwei davon lässt du fallen. Nein, ich lasse keine Tasse fallen, nicht mal einen Teller lasse ich fallen. Du wirst es sehen, dass dass ich gar nichts fallen lassen kann. Und wenn du mal was Heruntergefallenes siehst, dann weißt du gleich, dass das niemals der Pumuckl gewesen sein kann, weil er zerbrechliche Sachen einfach nicht zerbricht. Also, du, das ist mir zwar ein bisschen zu kompliziert, aber... Aber ich darf alles hereinbringen und du musst kein bisschen in die Küche gehen. Ja, aber du wirst doch nicht... doch noch ein Heinzelmännchen werden. Doch, ich werde doch noch ein Heinzelmännchen. Also entweder du bist krank oder Weihnachten wirkt Wunder. Aber bisschen, jetzt holen wir zwei Tassen rein und dann zwei Untertassen und dann zwei Teller. An solchen Eifer soll man nicht bremsen. Ihr hättet den Pumuckl sehen sollen, wie er zwischen Küche und Stube hin und her rannte. Seine Wuschelhaare flogen und seine Ohren waren rot vor Eifer. Und er ließ wirklich nichts fallen. Ja, mein Pumuckl, dass du so tüchtig bist, das habe ich ja noch gar nicht gewusst. Das muss ich dich ja in Zukunft öfter machen lassen. Ja, ich weiß nicht, ob ich das auch in Zukunft kann. Vielleicht kann ich das nur heute, weißt du, aber heute kann ich einfach alles. Aber einen Kaffee aufsetzen, das kannst nicht. Den Kaffee, den setzen wir nicht auf, weil... Aber vor leere Tassen können wir doch nicht sitzen, Pumuckl. Ja, aber der Kaffee wird ja kalt, wenn du ihn jetzt schon... Weißt du, vielleicht kommt ja deine Schwester etwas später. Ja, du hast recht. Ist gescheiter, ich setze ihn erst auf, wenn die da ist. Aber die Milch fehlt ja nur auf dem Tisch. Die Milch, die werde ich gleich holen. Auf der Stelle hole ich die. Weißt du, ich hole ja alles heute, alles. Bleib bitte hier ganz ruhig sitzen. Ja, sag einmal, was ist denn mit dir los? Du, hast du was angestellt in der Küche, weil du mich nicht rauslassen willst? Ich stelle nie etwas an. Ich stelle nur was auf und dann stelle ich wieder was ab. Also Tassen zum Beispiel. Und also, da kommt mir doch was nicht recht geheuer vor. Pumuckl sagt gleich, was los ist. Es ist überhaupt nichts los. Das ist alles ganz fest. Alles ist ganz, ganz geheuer. Bestimmt. Bitte bleib sitzen. Der Zucker fehlt doch auch noch. Komm. Den kann ich holen. Komm, jetzt geh mir von die Füße weg. Den Zucker kann ich ja nicht in der Tüte auf den Tisch stellen. Nicht in die Küche gehen! Ich kann das doch alles selber holen! Also, ich möchte nur wissen, warum du mich nicht in die Küche gehen lassen willst. Da ist doch alles in Ordnung. Ich hab dir doch gesagt, dass alles in Ordnung ist. Aber du glaubst mir ja nichts. Riecht eigentlich auch alles noch in Ordnung und auch nach Ordnung. Was schnupperst denn? Nichts. Hast du irgendwas angebrannt? Nein. Hast am entweder mal ein Zündhölzel heimlich angezündet? Nein, Klabauter Ehrenwort. Nicht ein einziges Zündhölzel habe ich auch nur angerührt. Also irgendwas stimmt da nicht. Pumuckl, geh vom Speiseschrank weg, ich muss da den Zucker rausholen. Und wenn ich dir alles raushole? Jetzt geh weg da. Was hast denn? Da ist doch nichts. Da ist nichts. Nein, da ist wirklich gar nichts. Einfach gar nichts. Gar nichts? Ja, warum hast du denn dann geschrien? Ja, ich habe geschrien, weil ich muss dir was erzählen, weil ich eine Maus gesehen habe, eine dicke Maus. Eine Maus im Speiseschrank? Eine Maus im Speiseschrank. Ja, Pfui Teufel. Ja, eine ganz, ganz große Pfui Teufel Maus habe ich gesehen. Du, was schnupperst denn andauernd? Ja, ich schnuppere, ob ich die Maus vielleicht noch riechen kann. Geh, jetzt werd nicht hysterisch. Ja. Wir stellen heute Abend da eine Falle auf und dann werden wir es gleich haben. Ja, das machen wir heute Abend. Und jetzt tun wir ganz schnell die Milchbüchse da raus und den Zucker auch. Und dann machen wir ganz schnell die Tür wieder zu. Und dann bleibt alles drinnen und man kann nichts riechen. Also, was du halt mit dem Riechen hast, ich verstehe das nicht. Ich riech nichts. Ich rieche nichts und du riechst nichts und niemand riecht nichts. Ist das deine Schwester? Ja, da wär's freilich früh dran. Aber wer weiß? Wer weiß. Dann gehe ich lieber in die Werkstatt. Ich will euch lieber nicht stören. Und ich gehe lieber in mein Bett und schlafe. Ja, ich schlafe. Und du darfst mich bis Weihnachten nicht stören. La. Also ich friss einen Besen, wenn da alles in Ordnung ist. Ja, ich komm ja schon. Grüß Gott, Herr Eder. Grüß Gott. Herr Eder, ich hätte da ein Bäckchen für Sie. Ein Bäckchen? Ja, ich muss aber noch 2,50 Mark kassieren. 2,50 Mark? Ja, ja. Ja, wie schickt man denn sowas? Oh, ja. Ach, das ist von einem Kunden. Mhm. Also, passen Sie auf, da sind 2,50 Mark. Ja, und der Rest ist für Sie. Ja, ja? Danke schön. Was, so viel, Herr Eder? Ja, ja. Ja, danke schön, Herr Eder. Und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ja. Wiederschauen. Wiederschauen. Das Päckchen mache ich erst morgen auf. Pumuckl! Pumuckl! Ich muss doch in die Werkstatt schauen, was er treibt. Hoffentlich hat er nicht wieder was angestellt. Pumuckl! Ja, da liegt der Pfei gerade im Bett und hat Decken bis über den Kopf gezogen. Ja, Pumuckl, was hast denn? Bist am Ende krank? Hast du zu viel von den Plätzchen gegessen? Nein, ich habe gar kein Plätzchen. Das heißt doch, ich habe schon... Ja, aber du darfst doch essen, da musst du kein schlechtes Gewissen haben. Ja, deswegen habe ich ja auch kein schlechtes Gewissen. Ja, aber du hast eins, das ist doch sonnenklar. So, sonnenklar? Ja. Ja, jetzt raus mit der Sprache. Das ist doch ungemütlich bis dort nass. Ich krieg schon das reinste Katastrophengefühl. Was hast du denn angestellt? Nichts, gar nichts. Pumuckl, sag mir, was los ist. Ich verspreche dir, dass ich den Kopf nicht abreiß. Nein, den Kopf reißt du mir nicht ab, aber ich schimpf auch nicht. Schau, morgen ist Weihnachten und wenn du was angestellt hast, dann... Naja, dann schaffen wir das doch lieber vorher aus der Welt, oder? Ich hab nichts angestellt, sondern mein Fuß hat... Jetzt kommt sie. Ja, was hat der Fuß? Sag's schnell. Er ist bloß ausgerutscht. Ja, gleich. Und, Pumuckl? Und? Nichts. Da redet man nachher drüber, Pumuckl, gell? Und jetzt sei schön brav, ich muss aufmachen. Sag mal noch schnell, kann irgendetwas Schreckliches dabei rauskommen? Ich meine, kann ich in Ruhe noch mit meiner Schwester Kaffee trinken? Doch, ja. Also Kaffee trinken kannst du ganz ruhig. Aha, also, das ja, kannst du bestimmt. Ja. Ich komm schon. Diesmal war es wirklich seine Schwester. Der Meister Eder begrüßte sie herzlich, aber er war doch recht nervös, weil er sich einfach nicht erklären konnte, was der Pumuckl angestellt hatte. Nun, zunächst blieb ihm nichts anderes übrig, als mit seiner Schwester nach oben zu gehen und Wasser aufzusetzen. Dann tranken sie Kaffee und unterhielten sich, wie sich eben zwei Menschen unterhalten, die sich selten sehen. Inzwischen hockte der Pumuckl in der Werkstatt und überlegte hin und her, was er tun könnte, um die vermeintliche Katastrophe zu vermeiden. Die reden und reden und reden. Und dann wollen sie sich freuen über Geschenke und der Pumuckl ist dann an allem schuld. Die Schwester kann sicher aus einem kaputten Parfümfläschchen nicht mehr gut riechen. Und dann muss der Meister Eder ein neues kaufen. Und ich krieg natürlich keinen Kopf abgebissen, aber wenn sich der Kopf nicht auf morgen freuen kann, weil er heute noch voll geschimpft wird, dann ist es genauso wie abgebissen. Jetzt wird's immer dunklerer. Und dunklerer, aber halt. Wenn es dunkel ist, dann sieht man nichts. Und wenn man nichts sieht, dann weiß man auch nicht, was man geschenkt bekommt. Und wenn man nicht weiß, was man geschenkt bekommt, dann weiß man auch nicht, dass das Geschenk kaputt ist. Ah, der Pumuckl hat die beste Idee, die es gibt. Ich mache dunkel, wenn der Meister Eder die Geschenke schenkt. Ah, ich weiß. Man muss nur ein bisschen an den Sicherungen drehen. Also eine ganz kleine Koboldsarbeit. Man muss nur an der Türe horchen. Und wenn der Meister Eder die Geschenke schenkt, Dunkelheit sich senkt und senkt. Das reimt sich. Und was sich reimt, ist immer gut. Der Pumuckl begab sich auf der Stelle auf seinen Horchposten. Und tatsächlich kam auch bald der Augenblick, wo der Meister Eder sagte... Wir ratschen und vergessen am Ende, dass ich ja für dich was hergerichtet habe. Na, das hätte ich schon nicht vergessen, keine Angst. Nicht. Schließlich strick ich schon 2 Monate an dem Geschenk für dich hin. Was du? Ja, du wirst doch nicht... Doch, du brauchst dringend eine neue... Aber ich sag's nicht. Na, was ist? Ein bisschen Spannung muss ja sein. Nee, ist das schön eingewickelt. Da tut mir's aufmachen leid. Ich hab mein Geschenk auch eingewickelt, aber nicht so kunstvoll. Wart, ich hol das her. Ja, was ist denn jetzt los? Warum geht das Licht aus? Das ist ein Kurzschluss. Wahrscheinlich hat er Sicherung ausgehaut, weil die Birne ausgehaut. Naja, also das werden wir gleich haben. Warte mal. Da der Sicherungskasten im Treppenhaus ist, ging der Meister Eder hinaus, um nachzuschauen. Aber seltsamerweise war gar keine Sicherung kaputt, sondern sie waren alle nur locker. Als er ein wenig daran schraubte, ging das Licht wieder an. Das Licht geht wieder, Franz. Ja, komisch. Die Sicherungen sind ganz locker gewesen. Die werden sich halt mit der Zeit gelockert haben, wenn es nichts Schlimmeres ist. Hoffen wir, dass nichts anderes schuld ist. Du sagst es, als tätest in der nächsten halben Stunde ein Erdbeben erwarten. Ja, weiß man's. Also, jetzt sind wir unterbrochen worden. Ich wollte dir ein Geschenk holen. Also, wart. Ich glaube, dass du dich darüber freust. Franz, schon wieder ist Licht an. Ja, grüß dich, Nesen. Was ist denn mit dem Licht? Hast noch eine Maschine laufen? Du warst doch vorhin in der Werkstatt. Ja, in der Werkstatt. Könnte sein, dass da was los ist. Er stieg mit einer brennenden Kerze in die Werkstatt hinunter und machte dort sorgfältig hinter sich die Türe zu. Im Licht der Kerze sah er den Pumuckl in seinem Bettchen liegen, zugedeckt bis über die Nase. Und das heftige Schnaufen klang ganz und gar nicht nach Schlafen, sondern viel eher nach Atemlosigkeit vom schnellen Laufen. Pumuckl! Pumuckl! Jetzt mach mir doch nichts vor. Ich höre genau, dass du nicht schläfst. Doch, doch, ich schlafe. Hörst du sag einmal, warum schraubst du denn an die Sicherungen rum? Ich? Ja, du. Die lockern sich nämlich nicht von allein. Auf keinen Fall zweimal hintereinander. Ich schlafe bis morgen Abend, bis zur Bescherung. Pumuckl, jetzt sag endlich, was los ist. Schau, meine Schwester und ich bescheren uns jetzt und das soll doch ein bisschen nett sein. Jetzt warst du die ganze Zeit so brav. Ja, nicht wahr? Ich war so brav. Ja, und gerade jetzt, wo wir uns bescheren wollen, machst du alles kaputt. Ich kann doch nichts dafür. Mein Fuß ist ganz von allein hingekommen. Okay, du wirst mir doch nicht weismachen wollen, dass du mit dem Fuß die Sicherungen rausgedreht hast. Nein, nein, der Fuß hat doch... Also, das Spiel machen wir nicht länger. Ich muss jetzt rauf, sonst fällt's auf. Meine Schwester ist doch schon so gespannt auf das Geschenk. So. Gespannt ist sie auch noch. Ja, versprichst du mir jetzt, dass du die Sicherungen in Ruhe lässt? Ja, was heißt denn? Jetzt machen wir einen kurzen Prozess. Ich nehme dich mit rauf. Da, rein in meine Taschen und drin geblieben wird. Nein. Ich will nicht auf. Ich will nicht dabei sein, wenn du das Parfüm hier schenkst. Aber Pumuckl, du wirst doch nicht neidisch sein. Nein, nicht neidisch, aber so unglücklich. Der Meister Eder glaubte plötzlich zu verstehen. Der Pumuckl hatte sich in den Duft verliebt und war nun unglücklich, weil das Parfum verschenkt wurde. Das war also der Grund für alles. Der Kobold war so brav gewesen, weil er sich auch ein Parfum verdienen wollte und hatte jetzt die Sicherungen herausgeschraubt, um das Wegschenken zu verhindern. Der Meister Eder war sehr erleichtert über diese Lösung der ganzen Aufregung und beschloss, dem Pumuckl das kleine Kölnisch Wasserfläschchen zu schenken, das er im Bad stehen hatte. Er ging also geradezu fröhlich nach oben, dem Pumuckl so in der Tasche, dass er nicht heraushüpfen konnte. Dann holte er das Kästchen, in dessen Schublade unversehrt, in himmelblaue Watte gebettet, das Parfumfläschchen lag. Ja, mei, Franz! Was hast du für eine Arbeit gemacht? Und genau die richtige Größe hat's. Na, sowas. Ja, mei, du hast einmal davon geredet, nicht? Und ich hab mir das gemerkt. Ja, ist das schön gemacht. Franz, ich danke dir halt recht schön. Nein, du musst jetzt erst einmal die obere Schublade aufmachen. Sollst du gar so? Ich? Nein, ich hab bloß Luft geholt. Ja, Franz, mein Lieblingsparfum. Ja, was wollt denn die, ey? Au, au! Was hast du denn? Was langst du denn an die Hüften? Hast du Schmerzen? Nein, zwickt hat mich was. Hast du einen Floh? Ja, und auskommen ist er mir jetzt auch noch. Mei, hast du mich aber jetzt erschreckt. Was ist denn mit deinen Taschen? Nix, leer ist. Das wundert mich nicht, wenn du so viel Geld ausgibst für mich. Wenn der Pumuckl jetzt sichtbar gewesen wäre, dann hätte die Schwester noch viel mehr lachen müssen. Er hüpfte vor Glück wie besagter Floh hin und her und schlug Purzelbäume, sodass einige Gegenstände bedenklich ins Wackeln kamen. Aber das merkte niemand, weil der Meister Eder nun die handgestrickte Jacke auspacken und anprobieren musste und weil die Geschwister fast ebenso vergnügt waren wie der Pumuckl. Und als die Schwester gegangen war, hüpfte und tanzte der Pumuckl immer noch herum. Das Parfüm ist ganz, lieber Franz. Alles ist eingerenkt, alles ist eingeschenkt. Und bis zum Weihnachtsfest ist Pumuckl brav gewesen. Ja, aber jetzt sag mal bloß, was ist eigentlich los gewesen? Ja, die Dufteschachtel im Speiseschrank war los, die ist mir runtergefallen und es hat scheußlich geklirrt und dann war sie doch nicht kaputt. Die Dufteschachtel? Ja, die Dufteschachtel. In der Speis? In der Speis. Ja, aber da sind ja nur noch leere Flaschen drin. Das Parfüm habe ich ja rausgetan. Da sind doch Flaschen kaputt gegangen. Und ich habe jetzt gedacht, gar nichts wäre. Ist nicht viel hin. Frau Eichinger wird froh sein. Die Flaschen waren ihr ein Dorn im Auge. Und Augendornen darf ein Pumuckl kaputt machen? Ja. Aha, und dann ist die Frau Eichinger froh und ich bin froh. Ja, und oh, ich auch. Pumuckl, jetzt versteh ich's erst. Du hast ja ganz umsonst gelitten. Und ich wollte dir schon ein Parfüm schenken, weil ich gedacht habe. Also weißt du, du hast gar nicht so falsch gedacht. Das kannst du mir nämlich trotzdem schenken. Ja. Ich rieche zwar sehr nach sauber. Ja, aber du bist auch keine Dame. Aber ich bin ein so weihnachtsoberbraver Pumuckl, dass ich auch ganz fein duften muss. Mhm. Du kriegst dann von mir auch ein kleines bisschen Duft ab. Aha. Ja. Und dann sind wir zwei ein duftes Paar. Ja. Und wenn wir morgen Weihnachten feiern, dann duften wir. Und der Christbaum und die Kerzen und weißt du, alles, einfach alles, alles. Und jetzt kann ich aufs Neue, auf morgen mich freue. Das reimt sich. Nein, freuen heißt's. Nein, es heißt freue. Das fehlt, weil ich mich eine Stunde lang fast gar nicht mehr auf Weihnachten freuen konnte. Vor lauter schrecklicher Angst. Und wegen dem Parfümfläschchen.